XII-Unterricht. Pachara und Hengal verbringen die meiste Zeit zusammen. Immer schön unauffällig in Reihe 2. Bei den Multifächern ist ab jetzt auch jedes Mal Svinene Schmidt von der Partie. Im Fache Interregionskommunikation steht für jeden Schüler ein Referat auf dem Programm. Eine kurze Vorstellung der Heimat und deren Gebräuche. Die meisten werden dies auch mit einem kurzen Vortrag an der Tafel abhandeln, alle bis auf Svinenisch. Dieser will die Ruba-Musik vorstellen und auch dazu tanzen. Es kommt sogar noch schlimmer, jetzt sucht er einen Bagro und Tänzer, damit der Auftritt gewichtiger wird. Mit riesiger Schnute und gewaltiger Trauermine schleicht er gerade an Hengai und Pachara in der Kantine vorbei. Was ist denn mit dir los? Fragt der junge Prinz den zerstreuten Ruba. Ah, oh Jimene, fragen ich alle, keiner tanzen mit mir. Dabei einfach ist's ganz schön. Sofort fängt er an, einen Ruba-Dance aufzuführen. Das sieht zum Kichern aus. Mehr oder weniger alle Gliedmaßen werden gleichzeitig geschüttelt, die Beine stottern durch die Gegend, seine Schultern zucken wild. Pachara muss einfach lachen. Dies ist ein schwerwiegender Fehler. Sofort blinzelt sie Svinenisch hoffnungsfroh an. Er scheint alles Glück der Welt gefunden zu haben. Gefällt das dir? Helfst du wollen mir? Sagt er mit glühenden Augen und breitester Strahlemine. No ja, beginnt sie, doch Svinu platzt freudig los. Ganz einfach, toll einfach ganz. Zeigen ich, du dabei, juhu. Pachara schaut vorsichtig rüber zu Hengal, doch dieser hebt nur die Schultern an und dreht die Handflächen nach außen. Hoho, krass, tralala singt Svinenisch, Pachala macht Mihilhit und fängt wieder an zu zucken. Aber Svino, du bist doch viel schneller als ich, sagt sie hilflos, denn sie weiß bereits, dass es zu spät war. Den Schuh hat sie nun an. Du tanzen Bagro und ich Spot. Ich dir gleich schick liegt auf Komm. Er tickelt und blinzelt mit seinem Rubakom, welches etwas klobiger als sein menschliches Gegenstück war, wegen den runden Fingerspitzen. Kurz darauf sucht schon Pacharas Telko, sie drückt einen Knopf, dann geht das Gedudel auch schon los. Mann, ist das schnell. Zum Schwindligwerden. Pachara sieht sofort Hengai hilflos an, doch diesmal ist keine Unterstützung zu erwarten. Er zieht eine freudig gespannte Grimasse. Bestens gelaunt auch Svinenisch. Dieser macht sich tänzelnd und zuckend von dannen. Er mutiert sozusagen rüber zu einem Artgenossen. Dann verschwindet er, denn er hat ein Single-Species-Fach genau wie Henry. Tatsächlich ist nun Schluss mit lustig beim jungen Prinz. Die erste Stunde Militärgeschichte fängt in 20 Minuten an. Das ist schon schlimm genug, schlimmer aber ist, dass seine gute Freundin Pachara nun eine Freistunde hat. Neben wen soll er sich bloß setzen? Herold. Also dann sagt er traurig, ich mach mich mal vom Acker. Ach, wird bestimmt ganz gut, antwortet sie, wirst sehen. Aber erzähl mir dann alles. Okay, antwortet Hengai ohne Begeisterung und schlurft rüber zur Schlachtbank, ins Militärgebäude. Dort angekommen spürt er zum ersten Mal, wie wenige er in den vergangenen 2 Wochen eigentlich kennengelernt hat. Er ist so ausgefüllt mit Pachara und Svinenisch, dass für sonstige Leute nur ein Bla übrig bleibt. Herold inklusive Botschaft ist, wen wundert's, auch der doch Hengai interessiert das erstmal weniger. Ein Junge mit wilden blonden Haaren fällt ihm mehr auf. Was ist da los? Der ist kleiner, mindestens ein Jahr jünger. Aber er scheint ihm vernünftig, also geht er hin. Hallo, ich bin Hengai. Bist du schon die ganze Zeit in Stufe 1? Fragt er. Der wild aussehende Junge nimmt seine Augen vom Kommen. Hi, ich bin Mikkel. Nein, nein. Ich bin erst gestern angekommen. Normalerweise würde ich erst nächstes Jahr eingeschult werden, aber sie haben bei mir eine Ausnahme gemacht. Aha, meint Hengai kurz. Er verwendet einen alten Trick aus dem wahren Leben, wenn man aufhört zu fragen, fangen sie an zu erzählen. Ich bin Mikkel Silva, beginnt der neue Klassenkamerad. Mein Onkel Nev leitet das Wex-Krawe. Hast du davon schon mal was gehört? Fragt er. Ja klar, sagt Henry, auch wenn ich drüben vom Indie bin. Vom Indie? Tatsächlich? Sieh mal an. Dann bist du ja sozusagen High Society. Ich dachte, die steht da drüben. Er dreht seinen Kopf rüber zu Harold. Hengler grinst. Ball flach halten. Verglichen mit dem bin ich allerhöchstens C-Promi. Hast du das Fach wenigstens freiwillig gewählt? Fragt der neue Kategorie C-Star. Hä? Antwortete Mikkel. Ach ja, so ist das also, lol. Ja, ich zieh mir das mal zwanglos rein, obwohl mir Robotechnik lieber ist. Nächstes Jahr startet mein Kybernetik-Praktikum oben auf dem WEX. Deshalb haben sie meine Einschulung um ein Jahr vorgezogen. Ruhe hier. Knurrt jemand barsch im Vorübergehen. Es war Liobumir Ilif, der Lehrer. Böse schaut er beide, Hengler im Besonderen, an. Dann geht er vor zu Harold und seine Körpersprache schlägt sofort um. Er macht einladende, anerkennende Gesten. Er zieht ihn und seine Traube quasi hinter sich in das Klassenzimmer rein. Das kann ja heiter werden, sagt Hengler zu Mikkel, dann setzen auch sie sich in Bewegung. Das Begrüßungskomitee in Form von Ilif steht schon parat. Erst schwätzen und dann als letzter eintrudeln. Hier, vorne in der ersten Reihe ist noch Platz. Einige Drohnen kichern. Hengler denkt sich nur, oh nein, aber was soll er machen? Also nehmen beide vorne außen Platz. Mikkel schert dies wenig. Weder das Gelächter, noch die Traube. Solche Lehreraktionen schaffen was Außergewöhnliches, Freundschaft. Ja, eines muss man auch ihm, Harold, zugutehalten. Diese Szene eben war ihm egal. Sein Status ist konkurrenzlos. Er weiß, er ist die Nummer 1. Klar bringt so ein Abwatschen in der ersten Stunde bei manchen Schleimern beste Laune. Besonders aus den Reihen seiner Traube. Harold jedoch nahm davon keine Notiz. Die Stutzer seiner Gefolgschaft ignoriert er jovial. Der junge Prinz Harold von Westart, was ist er für ein Mensch? Auch wenn er sich mit seinen Jungs unterhält, so hat man doch den Eindruck, dass er wenig von sich preisgibt. Wie schaut es in ihm aus? Belanglose Gespräche bringen da wenig Antwort. Er behält sich was im Hintergrund. Nun ja, streng genommen ist dies zulässig. Wer schon will ihm da einen Strick draus drehen? Auch die weitere Stunde verläuft unangenehm für Henley. Ständig ist er den Blicken der Maden ausgesetzt. Liobumir Ilif beschränkt sich zum Glück darauf, den Rest der Stunde damit zu verbringen, das alte Königreich zu lobpreisen. Er erzählt dabei wirklich uralten Käse, Ereignisse, die mehrere tausend Jahre zurücklagen. Jetzt referiert er gerade über vergessene, traditionelle Nahkampftechniken. Wen interessiert's? Denkt sich Hengleimann, wann ist die Stunde endlich vorbei? Nun, als sie dann tatsächlich vorüber war, lachen ein paar Drohnen erstmal in seine Richtung. Unter ihnen auch ein klobiges Mädchen mit roten Haaren. So robust wie die gebaut war, geht sie gerade noch als solches durch. Ganz klar, dass so ein Kaliber Militärgeschichte belegen muss. Auch dass sie im Dunstkreis Herr Olz auftaucht, ist nur natürlich. Mikkel verabschiedet sich vom jungen Prinz, er hat irgendwas Verwaltungstechnisches zu tun. Er murmelt was von Sekretariat und Hippolyter Schabernack. Deshalb geht Hengler allein rüber zum Gemeinschaftsraum direkt neben der Kantine. Dort angekommen sieht er Svinenisch und Patjara beisammen an einem Tisch sitzen. Der erste rudert mit den Armen und schaut animierend rüber zur zweiten. Diese sitzt da, die Ellbogen auf den Tisch gestützt und den Kopf zwischen beiden Händen. Hengler weiß sofort, was das zu bedeuten hat. Na, beim Training? Fragt er in die Runde. Gerade zurück, ich plapper Zwinulos Schau, zeigen ich Patschala, wird das super. Diese sieht Hengler hilfesuchend an und entdeckt auch einen Grund, zumindest kurzfristig, das Thema zu wechseln. So, jetzt sag mal, wie war die erste Stunde? Fragt sie ihn. Hengler will gerade antworten, als ihn eine kräftige weibliche Stimme übertönt. Wo, schaut euch die an. Wie die aussieht. Es ist das stämmige Mädchen von Farhin und sie meint damit Patjara. Ihr Name ist Margot Rottweil. Der Name lässt es vermuten, sie ist die zwölfjährige Tochter des Bruders der persönlichen Assistentin des Generalmajor Belkov. Sie stichelt weiter. Ich sag alle in einen Sack und zurück zum Indy. Einige ihrer Begleitpersonen kichern. Eine schleimt sogar, wie recht du hast, liebe Margot. Patjara zieht die Augen ein bisschen zusammen, sieht aber weiter zu Henry. In ihnen ist so einiges zu lesen, was ist das für eine? Was soll das? Aber auch wie dumm ist die denn? Ansonsten ignoriert sie den Angriff geschickt, genau wie Svinenisch, obwohl dieser es überhört, weil er zwei Knöpfe im Ohr hat und sich gerade das neueste Robamedü aus dem Netz reinzieht. Henry ist noch immer auf keinerlei Konfrontationskurs. Leicht hätte er genau das sagen können, was Margot definitiv am wenigsten gern gehört hätte. Oh ja, er könnte sie ganz gewiss ärgern, stattdessen sagt er nur, so viel zum Thema Militärgeschichte. Muss ich noch mehr sagen? Patjara schüttelt leicht den Kopf. Margot macht noch eine abfällige Geste in ihre Richtung, dann ist die Meute auch schon vorbeigezogen. Ein anderes Militärgeschichte-Problem spukte aber noch in Henleys Kopf herum. Wenn ich nur wüsste, was dieser Ilf gegen mich hat, sagt er vor sich hin. Patjara macht große Augen. Sowas behält sie im Gedächtnis. Am nächsten Tag steht dann fest, dass Svinenisch Pelos ausgewählt worden ist, als erster seinen Vortrag abzuhalten. Gleich in der nächsten Stunde Interregionskommunikation ist er dran. Das bringt ihn völlig aus der Bahn. Gerade mal zwei Tage noch. Ständig sucht Patjaras Komm und die Lieder, die er übermittelt, werden immer verrückter. In die höchsten Oktaven schwingen sie sich bei geschätzten 200 BPM. Bei einem davon sagt Patjara Stopp. Es ist das kürzeste von ihnen allen. Galaktik heißt es und ist gerade mal 241 Minuten lang. Svino sieht sie an. Ah, magst du Galaktik? Ja. Jeder kennen auf Trino, alle Ruba lieben. Wir proben gleich. Con, suche ich Raum. Es ist eh gerade Schulschluss, also zuckelt der junge Ruba los, Patjara schlurft mit hängendem Kopf hinterher. Henry drückt sie kurz und muntert sie auf. Sei froh, dass es bald vorbei ist. So ist es doch am besten. Wird schon werden. Naja, Begeisterung sieht anders aus. Also kriecht sie ihm noch immer in gebückter Haltung hinterher. Patjara kann froh sein, dass Margot Rottweil keine Interregionskommunikation belegt. Das wäre ein gefundenes Fressen für sie. Freilich waren die anderen Fächer des Alanis auch interessant. Zeitweise schleicht dann selbst Mikkel Silva mit um die Kurven, aber größtenteils bleibt er allein. Genau wie sein Onkel Neef oben in diesem mysteriösen Gefängnis ist auch er eher ein Einzelgänger. Er belegt zudem andere, meist technische Fächer. Interregionskommunikation interessiert ihn dagegen recht wenig. Klar findet eine vom Kaliber Mikkel Silva Anschluss, auch wenn er der jüngste Schüler des gesamten Alanis College war. Wahrscheinlich handelt es sich bei ihm sogar um den jüngsten überhaupt, obwohl dies reine Vermutung ist. Reges Vector wüsste das genauer. Sagen wir es mal so, aus unserem Triumvirat ist keiner Quadriga geworden, obwohl Mikkel sowohl Patjara Hallo, schön dich zu treffen, als auch Svinenisch Aha. Du bist klein. Vorgestellt wurde. Im Gegensatz zu Mikkel ist Interregionskommunikation ein Riesenthema bei letzterem und auch bei Patjara. Nächste Stunde schon sind sie dran, dann rollen ihre Köpfe. Leider, unerwartet, fällt die Guillotine jedoch noch früher. Gerade stolziert eine Gruppe flott um die Ecke, in den Flur unserer drei Helden. Es ist die Mädchengang um Margot Rottweil, auch ein, zwei Kerle sind darunter. Margot hat eine zerstörerische, triumphierende Fratze aufgesetzt. Schon von 15 Meter Entfernung schreit sie, ah, sieh mal an, da sind ja die Tänzer. Alle aus ihrer Gefolgschaft lachen laut, selbst Svino schaut in ihre Richtung, er sieht sie ja nun zum ersten Mal. Los, Petja-Boom, schwing deine Hüften, lol. Wackelt sie blöd in ihre Richtung. Patjara selbst bleibt noch ruhig, aber Svinenis schaut aufmerksam in ihre Richtung. Obwohl die Ruba fleißig und liebenswert sind und Streit so gut wie unbekannt unter ihresgleichen ist, erkennt er doch die Situation sofort richtig. Er sagt, böse bist du. Eine Kuh dazu? Sie lacht. Pech Abun braucht jetzt schon einen Toilettenputzer, um sich zu verteidigen. Dann wendet sie sich dem Rober zu und faucht. Halt deinen Riesenrand, du Trümonol. Rausgeschmissen gehörst du. Ihre Attacke gegen den schwächeren Rober war ein Fehler, denn nun ist die Zeit gekommen, für Hengai einzugreifen. Pachara ist zu schlau, sich provozieren zu lassen, aber der Angriff aufs Wienenisch schreit nach Vergeltung. Hengai geht auf Margot zu und sagt ganz ruhig: Ich habe keine Ahnung, wer du bist, und es ist mir auch völlig egal. Aber ich habe noch nie eine so eifersüchtige Schachtel wie dich gesehen. Darauf hat Margot keine Antwort parat. So unterbelichtet du auch bist, so sehr weißt du doch, dass du in jedem Punkt Pachara unterlegen bist. Du platzt geradezu vor Neid. Deiner Seifenblase um dich rum ist das auch bekannt. Svino verschränkt seine Hände und macht oh, oh, oh, ja. Er nickt heftig dazu. Es liegt einzig am stattlichen Prinzen, dass seine Worte genau ins Schwarze treffen. Wäre er irgendjemand dahergelaufener gewesen, so hätten sie ihre Wirkung verfehlt. So aber sieht ihn die eine oder andere aus der Blase bewundernd an. Auch Margot bekommt dies mit. Sie schnaubt. Na dann, viel Spaß mit eurer kindischen Aufführung. Ich würde es mir gern anschauen, aber so einfach belegen nur Versager. Sie kocht, dreht sich auf dem Absatz um und stolziert aufgebracht den Gang zurück, durch den sie vor wenigen Minuten gekommen war. Die Gang folgt ihr, einige versuchen sie zu beruhigen, andere lächeln noch einmal Hengai doof lieb an und blinzeln dabei. Dann sind auch sie verschwunden. Vielen Dank, Hengai, sagt Pachara. Oh ja, böse sie ist, Zwienisch. Diese Szene eben bleibt ihm übrigens privat, von den Klassenkameraden unbemerkt. Die drei waren als erste vor Zimmer E12. Aha, da schau her, gerade eben schleicht Hexopalk der Emig gemütlich um dieselbe Ecke hinten im Gang. Keine 3 Minuten später schließt der Lehrer die Tür auf. Drinnen hat Svino, wahrscheinlich gestern, etwas umdekoriert. Den Lehrerpult hatte er ein bisschen versetzt, die erste Reihe einen Meter zurückgeschoben. So ergibt sich eine kleine Tanzfläche. Hinter ihr an der Wand hat er eine bunte Lichterkette aufgehängt. Pachara wird schwindelig, Svinenisch schließt seinen Komm an die Zimmersoundanlage an, mit ihren in der Decke versteckten Lautsprechern. Krack. Dann trudeln auch schon die ersten Mitschüler ein. Der Rober rotiert nun komplett. Permanent redet er auf seine arme Backgro und Tänzerin ein, dazwischen zuckt er in nie dagewesener Geschwindigkeit. 5 Minuten später sitzen alle Schüler in gespannter Erwartung auf ihren Plätzen. Hexopalp ergreift das Wort. In unserer Reihe heimatspezifischer Gebräuche und KRRRK, Kulturen erleben wir heute unser erstes Referat, in diesem Falle, KRRRR, ist es sogar eine Darbietung. Svino blickt sich auf, Pachara zieht sich noch mehr zusammen. Heute also stellt Svinenisch der Ruda, KLLCK, zusammen mit seiner Unterstützung Pachara Pech Abun die populäre Musik des grünen, Krok, Waldmondes Trümo in Tun und Tanz dar. Möchtest du vielleicht etwas, Krak, genaueres dazu sagen, lieber Svinenisch? Oh ja, ist es Galaktik, sehr bekannt auf Trümo. Alle Ruda mögen. Tatsächlich sitzen Svinös Abgenossen mit glänzenden Augen in ihren Sitzen, bereit loszutanzen. Einige zuckeln sogar schon leicht. Los also dann! Ruft Svinenisch und drückt den Knopf. Die Vorstellung beginnt, das Gejaule trötet los. Das Bild auf der Bühne ist wie folgt: vorne Svinenisch. Er schüttelt alles, was er hat, einschließlich Kopf, Gelenke, Knochen, Finger und Füße. Ständig dreht er sich im Kreise und zuckt dazu wild. Mit seiner ausgeprägten Mimik unterstützt er den Song. Dieser schraubt sich immer höher und wird immer schneller. Das verehrte Publikum reagiert darauf geteilt, Spezies Mensch staunt einfach. Kinnladen nach unten, so sitzen Mensch da. Den Emigs geht es dagegen viel zu schnell. Sie sehen zwar hin, einige unter ihnen werden aber scheint es schwindelig. Mensch halten sich die Hand vor Augen. Die Schnelligkeit der Darbietung übersteigt ihre Erfassungskraft. Anders die Rubasi machen alle nahezu perfekt synchron mit. Natürlich weniger wild als Wienisch auf der Tanzfläche. Er ist der Vortänzer, sozusagen das Maß aller Dinge. Und Patjara? Wie macht sie sich? Nun, ganz okay. Sie trifft die Viertel gut und tanzt recht unauffällig, aber doch akkurat und gekonnt im Hintergrund mit. Natürlich schauen die wenigsten auf sie, Henglei vielleicht ausgenommen. Oh la la. Der Höhepunkt der Komposition und damit Svenös Darbietung steht an. Er ist nun nur noch in der Luft und macht die wildesten Verrenkungen, ja sogar Schrauben dabei. Er stottert jede einzelne 16. Note mit irgendeinem Körperteil dabei ab. Dann wird's ruhiger, kurz darauf sind, Patjara wird's danken, die 2:41 Minuten auch schon vorbei. Was ist das? Tosender Applaus von allen Ecken. Sogar zum Fenster schauen sie herein. Auch der Eingang zur Klasse ist vollgestopft mit Leuten. Henglei öffnet die Scheibe, Mikkel Silva und noch ein paar andere springen herein. Was ist passiert? Nun, Svinenisch wollte zwar nur die Klassenanlage an seinen Komm anschließen, aber er muss tatsächlich die Anschlüsse verwechselt haben. Die ganze Schulsprechanlage hatte er verkabelt. Alle stehen sie nun da und toben ausgelassen, sogar ein strahlender Regeswegter ist darunter. Wie waren sie zu finden gewesen? Einfach. Sowas kann nur in Interregionskommunikation passieren. Der Direktor war schon beim Krack der Anlage losgelaufen, die anderen hatten in der Nähe Unterricht oder frei. Selbst jetzt trudeln immer noch mehr und mehr ein. Svino schaut sich um, überwältigt. Er drückt Patjara kurz, war sie doch, mehr als sie es selbst wusste, am Erfolg beteiligt. Sekunden später schleicht diese unbeobachtet, glücklich und so flott wie möglich auf ihren Platz neben Henlei. Dann jubeln die beiden ihrem gemeinsamen Freund zu. Alle stehen sie nun da, sogar Hexopalp erhebt sich und klatscht so schnell es seine Emmik-Geometrie zulässt. In 150 Jahren hatte er noch nie einen solchen Auftritt gesehen. Auch er zollt dem jungen talentierten Robar Respekt,